Die Hundeschau. Rubble, die kleine Bulldogge, saß in einer Wanne in Katis Hundesalon und badete, während Dalmatiner Marshall ihm dabei zusah. Echt hübsch, deine Schaumfrisur, Rubble. Du meinst die hübsche Seifenblasenfrisur. Okay, Rubble, jetzt aber raus mit dir. Ich muss dich für die Hundeschau frisieren. Ich glaub's ja nicht, dass ich bei einer Hundeschau dabei sein darf. Wenn wir bei der Hundeschau gewinnen, bekommen wir einen Pokal. Und einen Knochen. Knochen! Aber daraus wurde nichts, denn Zuma und Sky kamen angerannt. Hey, Rubble! Ryder wartet auf dich und Marshall in der Zentrale. Hä? Er will eure Fahrzeuge überprüfen. Die Sicherheitsüberprüfung. Das habe ich vergessen. Hab auch nicht dran gedacht. Ich hatte nur meine Seifenblasenfrisur im Kopf. Mit einem Satz sprang Rubble aus der Wanne und schüttelte sich den Schaum ab. Der landete aber auf Katzi, die es sich auf einem Stapel Handtücher bequem gemacht hatte und davon überhaupt nicht begeistert war. Aber das bemerkten die Fellfreunde nicht. Komm schon, Rubble, worauf wartest du noch? Unsere Fahrzeuge müssen tipptopp sein. Dann los! Tut mir leid, Kathi. Ich kann dir bei der Hundeschau nicht helfen, auch wenn ich's gern würde. Ist schon gut. Sorgt dafür, dass eure Fahrzeuge sicher sind. Das ist wichtiger. Ich bin sicher, dass mich ein anderer Hund unterstützt. Zuma und Sky nickten begeistert. Ich mache es! Wer die beste Drehung kann. War nur Spaß. Mach schon, Zuma. Der braune Labrador drehte sich, stieß dabei gegen den Stapel Handtücher und Katzi plumpste in die Wanne, in der Rubble eben noch gesessen hatte. Oh, Katzi. Dabei war die kleine graue Katze doch so wasserscheu. Vor der Zentrale der Fellfreunde war die Sicherheitsüberprüfung bereits in vollem Gang. Sieht alles gut aus auf der Unterseite meines Quads, Fellfreunde. Bei mir auch. Bin gleich fertig mit Kühlwasser nachgießen. Aber die drei wurden unterbrochen. Hallo, hier ist Ryder. Hallo, Ryder. Frau Bürgermeisterin, was gibt es? Tja, du wirst es nicht erraten. Henrietta und ich haben ein Picknick am Strand gemacht und plötzlich ist ihre Lieblingsgummiente ins Wasser gefallen, also sind wir rausgerudert, um sie wiederzuholen. Oh, hat sie sie wiedergekriegt? Nein, und Henrietta ist ganz durcheinander. Und so sehe ich auch rudere, die fiese Strömung zieht uns in die falsche Richtung. Komischerweise hat es wenig geholfen, die Ruder über Bord zu werfen. Die Strömung zieht sie raus aufs Meer? Frau Bürgermeisterin, das ist ein Notfall. Ja, ich weiß. Ryder, hilf uns! Seien Sie unbesorgt. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol, zur Zentrale! Als die Chips an ihren Halsbändern zu blinken begannen, ließen die Fellfreunde alles stehen und liegen. Auch im Hundesalon. Tut mir leid, Kathi, aber ich muss los. Ich weiß, du kannst nicht mitkommen zur Hundeschau. Aber ich habe noch nie so ein weiches Fell gehabt, falls das was ausmacht. Vielleicht sollte ich lieber auf die Katzenschau warten. Zuma, Sky, Rubble, Chase und Rocky liefen direkt zur Einsatzzentrale und sprangen in den gläsernen Fahrstuhl. Marshall, der kleine Feuerwehrhund, war mal wieder der Letzte. Marshall, deine Wasserdüsen! Ich will nicht nass werden! Keine Sorge, der spritzt nicht, wenn ich nicht so belle wie jetzt. Aber der Wasserstrahl war schon losgegangen. Entschuldige, Zuma. Ist schon das zweite Mal, dass ich heute bade. Zuma schüttelte sich. Hier riecht es aber ganz schön nach nassem Hund. Der Fahrstuhl setzte sich in Bewegung. Auf dem Weg nach oben in die Einsatzzentrale schlüpften die Fellfreunde in ihre Anzüge und setzten die Rucksäcke und die Helme auf. Sie waren schon sehr gespannt, welche Aufgabe dieses Mal auf sie wartete. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit. Freunde, die Strömung zieht das Boot der Bürgermeisterin und Henrietta aufs offene Meer. Wir müssen sie wieder an Land bringen und Henriettas Gummiente finden. Oh, armes kleines Hühnchen. Wer liebt denn nicht seine Gummiente? Zuma, wir brauchen deinen Rettungsring und dein Seil, um sie wieder an Land zu ziehen. Ab ins Wasser! Sky, wir brauchen dich, um das Wasser zu überblicken. Von oben siehst du besser. Halte nach der Bürgermeisterin und Henriettas Lieblingsente Ausschau. Ruff, ich heb jetzt ab! Sieht nach einer ziemlich nassen Rettungsaktion aus. Ich kann es nicht ab, nass zu werden. Wissen wir! Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los! Marshall, Rubble, Chase und Rocky hielten in der Zentrale die Stellung, während sich Ryder, Zuma und Sky auf den Weg zu ihren Fahrzeugen machten. Die standen unten in der Garage und die große Rutsche führte direkt dorthin. Die Fellfreunde liebten es, sie hinunterzusausen. Juhu, ja! Zuma sprang in sein Luftkissenboot, das auch auf dem Land fahren konnte. Und Sky machte ihren Hubschrauber startklar. Ryder dagegen rutschte die Stange hinunter, die genau bis zu seinem roten Quad reichte. Im Nu waren die drei unterwegs und sausten quer durch die Abenteuerbucht zum Hafen. Eine kleine Rampe führte geradewegs ins Wasser. Rettungsweste aufblasen! Ryder betätigte einen Schalter und unter den Rädern seines Quads erschienen Hufen, mit denen er über die Wellen sauste. Zuma war auf seinem Luftkissenboot dicht hinter ihm, während Sky in ihrem Hubschrauber vorausflog. Ryder, ich sehe die Bürgermeisterin. Die Strömung zieht ihr Boot aufs offene Meer. Danke, Sky. Wir sind unterwegs. Sie mussten sich beeilen, denn die Strömung war stark. Marshall, Rocky, Chase und Rubble machten sich unterdessen auf ihre Weise nützlich. Los, wir prüfen noch unsere Fahrzeuge, Rubble. Rubble ist der Retter! Marshall und Rubble flitzten also zu ihren Fahrzeugen und ließen Rocky und Chase allein zurück. Was willst du machen, Chase? Ich weiß nicht. In diesem Moment schaltete sich der große Bildschirm ein und Kati winkte den Freunden zu. Hallo Rocky, hallo Chase, ist Zuma da? Er ist unterwegs. Ryder braucht ihn für einen Einsatz. Oh, das klingt ganz so, als könnte Zuma auch nicht mit auf die Hundeschau. Möchte vielleicht einer von euch mitkommen auf die Hundeschau? Ich nicht. Die Schau bedeutet waschen. Und waschen bedeutet Wasser. Und Wasser mag ich nun mal ganz und gar nicht. Keine Sorge, Kati. Ich komm mit. Das ist ein Fall für Chase. Danke, Chase. Komm gleich vorbei. Bin unterwegs. Chase sprang in den gläsernen Fahrstuhl. Komm schon, Rocky. Ich verspreche dir, du wirst nicht nass werden. Also gut. Aber denk dran. Nicht ein Tropfen. Ryder und Zuma hatten das kleine Boot von Bürgermeisterin Gutherz und Henrietta fast erreicht. Da sind sie! Hierher! Hierher! Wir sind gleich bei Ihnen. Bleiben Sie ruhig. Bürgermeisterin Gutherz war ja so erleichtert. Ich bin ruhig! Ich bin ruhig! Sieh nur, Henrietta, da ist Ryder. Aufgeregt sprang die Bürgermeisterin in dem kleinen Boot auf und ab. Die Paw Patrol ist hier! Es schaukelte so sehr, dass das Huhn herausgeschleudert wurde. Nein! Henrietta! Henrietta, halte durch! Jetzt meldete sich auch noch Sky aus dem Hubschrauber. Ryder, ich hab die Gummiente gesehen. Sag Henrietta, ich bring sie zu ihr. Ich sag dir, sobald ich sie aus dem Wasser geholt habe. Henrietta, wo bist du? Oh, Ryder, du musst mein geliebtes Hühnchen unbedingt retten. Henrietta schlug wild mit den Flügeln. Da ist sie. Halte durch, Henrietta. Ich hol sie. Zuma war bereits kurze Zeit später an Henriettas Seite. Rettungsring. Aber der Rettungsring war zu glatt. Das Huhn rutschte immer wieder ab. Ich hol dich, Henrietta. Beeil dich! Ryder war schnell und holte das Huhn mit den Händen aus dem Wasser. Oh ja! Schon brachte er es zur Bürgermeisterin zurück. Oh, Henrietta, du bist klitschnass und das ist alles meine Schuld. Okay, schleppen wir das Boot an Land. Los! Rettungsring! Der Rettungsring war an einem dicken Seil befestigt und legte sich über den Bootshaken. Die Fahrt konnte losgehen. Oh, mein armes kleines Hühnchen zittert. Ruf den Polizeihund. Sperrt den Verkehr. Wir müssen sie ins Trockene bringen. Das ist ein Notfall. Polizeihund Chase saß mittlerweile im Hundesalon in der Wanne und ließ sich von Kati waschen und bürsten. Oh ja, das ist die Stelle. Oh, und da auch. Oh. Er genoss das Bürsten gerade besonders, als Ryder sich meldete. Chase, komm sofort mit deinem Fahrzeug her. Oh nein, nicht schon wieder. Henrietta ist ins Wasser gefallen. Du musst alle Straßen sperren, damit wir sie so schnell wie möglich ins Trockene bringen können. Es ist ein Notfall. Das ist ein Fall für Chase, Ryder. Tut mir leid, Kati, aber... Ich weiß, du musst los. Ja, allerdings. Und schon war Chase fort. Nun ja, das war's dann wohl mit der Hundeschau. Mischling Rocky, der seinen Freund natürlich begleitet hatte, legte den Kopf schief. Gehst du nicht hin? Ich kann doch nicht einfach ohne Hund zur Hundeschau gehen. Okay, ich mach es. Im Ernst? Ehrlich? Oh, Rocky, du bist der allerbeste Hund. Widerwillig stapfte Rocky zur Wanne und kniff die Augen zusammen. Er war wirklich sehr wasserscheu, aber... Hey, das Bad ist ja gar nicht so schlecht, wie ich gedacht habe. Das liegt daran, dass du noch nicht nass bist, Rocky. Oh, richtig. Könntest du mich nicht irgendwie trocken nass baden? Du musst das nicht machen, Rocky. Ist schon gut, Kati. Ich spring jetzt rein. Rocky rockt! Ew! Das Wasser ist ja ganz nass. Okay, es geht los. Ryder, die Bürgermeisterin, Henrietta und Zuma hatten mittlerweile wieder festen Boden unter den Füßen. Sky flog mit dem Hubschrauber hinter ihnen her. Schnell zum Rathaus! Wir wickeln sie gleich in ihr Lieblings-Bio-Baumwolldeckchen. Da Chase die Straßen gesperrt hatte, waren sie im Nu im Warmen. Rocky dagegen begann langsam das Bad zu genießen. Oh ja. Kathi wusch und bürstete ihn, putzte ihm die Zähne und verpasste ihm sogar eine neue Frisur. Rocky, das steht dir. Wie nennt sich die Frisur? Der volle Hahnenkamm. Gar nicht übel. Eine kleine Sache fehlt noch. Eine große Sonnenbrille mit grünen Gläsern. Rocky, gefällt das. Wir müssen den Zug erwischen, sonst schaffen wir es nicht zur Hundeschau. Sie erreichten den Zug wirklich in letzter Minute. Marshall und Rubble waren nun fertig mit ihren Fahrzeugen. Sicherheitsprüfung abgeschlossen. Los, komm! Es ist Zeit für die Hundeschau! Ja. Der Fernseher war bereits eingeschaltet, als die beiden angesaust kamen. Jetzt waren alle da. Ryder, Chase, Rocky, Sky, Marshall und natürlich auch Bürgermeisterin Gutherz und Henrietta, die mittlerweile wieder trocken war. Gleich gibt es den Pokal für Mischlinge. Die Sieger bei den am besten aussehenden Mischlingen, Kathi und Rocky. Ja, die beiden hatten es tatsächlich geschafft. Alle jubelten um die Wette. Und am Abend, als Rocky und Kathi wieder zurück waren, versammelten sich die Fellfreunde im Park vor der Einsatzzentrale. Freunde, ihr könnt richtig stolz sein. Ihr habt die Bürgermeisterin und Henrietta gerettet und Kathi geholfen. Ihr habt alle gewonnen. Ja. Ausgelassen tobten sie über die Wiese, spielten mit der Frisbee-Scheibe und später noch mit dem großen Fußball. Ich hab ihn. Rocky war besonders übermütig, machte einen Bocksprung über den Ball. Hey, Freunde, seht mich an, ich bin super! Und landete genau in einer matschigen Pfütze. Super cool, auf Rocky-Art. Und dann tobten sie weiter, bis die Sonne unterging.